Sie kann verführen, bedrohen, manipulieren. Sie spiegelt unsere Gefühle und uns ist gar nicht bewusst, wie viel sie über uns Kaka!